Wir sind Tui Tui. Wir sind die revolutionäre Gegenbewegung. Wir sind die Geburt der neuen Gesellschaft im Körper des Alten. Wir sind der neue Lebensstil, in dem sich die neuen sozialen Werte und die neuen kollektiven Organisationen wiederfinden. Die sozialpolitische Struktur der freien Gesellschaft. Wir schaffen eine neue klassenbewusste Bewegung. Das Uhuru-Netzwerk. Mit Stolz und Respekt und sozialem Bewusstsein gegen die kapitalistischen Sklavenhalter. Wir fangen an, alles zu ändern, beginnen mit unserem Leben und unserer Lebensweise und mit all den Widersprüchen in unserer Gemeinschaft. Das ist der Anfang. Wir müssen sehen, wohin uns Selbsthass, Uneinigkeit, Misstrauen, gegenseitige Gewalt und die repressiven sozialen Bedingungen führen. Bedingungen als Ergebnis aus dem Erbe der Sklaverei und der Gegenwart des Kapitalismus. Aus dem Manifest des Tui Tui Netzwerkes in Simbabwe. Tui ist eine Kombination aus Lied und Tanz, entstanden in Simbabwe. Bekannt durch die Proteste, vor allem während der Apartheidzeit in Südafrika. Aber auch heute noch benutzt als eine Form der Proteste durch Parolen oder Lieder, oft improvisiert. Seit 2004 ist die Ausübung von Tui Tui in Simbabwe total verboten. Also auch in Innenräumen und wird brutal verfolgt. In Südafrika ist Tui Tui vor allem in den Townships sehr beliebt. Soziale Bewegungen wie Abali Base Mondolo oder die Kampagne gegen Vertreibung nutzen die Möglichkeiten des Tui Tui für Proteste und Kampagnen. Abali Base Mondolo, Zulu für Leute, die in den Hütten bleiben, ist eine Massenbewegung vieler Townships in Südafrika. 2005 durch eine Straßenblockade in Durban geboren, stellt sie sich gegen die Fremdenfeindlichkeit innerhalb der Townships wie gegen die Politik der ANC-Regierung und die autoritären Einflussnahmen der NGOs. Sie gilt als eine der größten Oppositionsbewegungen der Armen und wird regelmäßig von der Polizei überfallen, festgenommen, interniert. Zusammen mit der Kampagne gegen die Vertreibung, die sich vor allem im West Cup, also in der Gegend um Kapstadt, organisiert, haben sie eine hohe Medienpräsenz. In Zeitungen, Radios und Internetplattformen erhalten sie starke Unterstützung. Die Kampagne gegen die Vertreibung wurde vor 8 Jahren gegründet, um gegen Zwangsräumungen, schlechte Gesundheitsversorgung, gegen Polizei und deren Brutalität, für Wasser und Strom und menschenwürdige Unterkunft zu protestieren. In über 15 Communities, alles Townships rund um Kapstadt, in einem Netzwerk der radikalen Armen, werden eigene Schulformen probiert, wird in direkten Aktionen und in Massenprotesten mit den Mitteln des Tui Tui agiert. Der Tui Tui ist unsere Waffe. Wir haben nicht die Technologie der Kriegsführung, nicht das Tränengas und die Tanks der Regierung, aber wir haben den Tui Tui. 2009 sind Wahlen in Südafrika. Mit dem Slogan No Home, No Land, No Vote wird von beiden Bewegungen zum aktiven Wahlboykott aufgerufen. Lassen Sie uns unsere Stimmen. Lassen Sie sie uns für uns selbst. Lassen Sie uns unsere Kraft. Wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam stark sein können. Lassen Sie uns selbst abstimmen. Unter uns, für uns und das jeden Tag. About them houses still, my brother, man, you know. Yes, people are fighting for houses. The very basic human right, the roof over our head, you see. Beim Tui Tui wird von einem Bein auf das andere gehüpft, die Knie möglichst hochgezogen. So bewegen sich oft Hunderte von Menschen. Die Regierung und Polizei zeigen, dass die Unterdrückten bereit sind zu kämpfen. Trotz Verbote und Repression versucht das Tui Tui Art Kollektiv in Harare, der Hauptstadt von Simbabwe, das Tui Tui auch und gerade hier an seinem Ursprung zu erhalten. Als eine Kultur, ein Weg des Widerstandes und des Lebens. Okay, basically I'll just start from the name Tui Tui. I think you can remember well in the liberation struggle. Comrades used to march singing Tui Tui songs. But as you can see, it's an art form. So now we're trying to use that art form non-violently so that we can bring people together. But use also art as a tool of transformation and development. So the Tui Tui Arts Collective today comprises of about 7 members, I think. Yeah, 7 members. So we're currently doing our community slams. Kannst du uns etwas über den momentanen Stand des Widerstands in Simbabwe sagen? Geht er nur von der MDC aus oder gibt es auch andere, die Gewerkschaften, zivile Organisationen? Viele NGOs bekommen Geld von imperialistischen Nationen, aber sie organisieren es nicht dorthin, wo die Menschen sind. Die Gewerkschaft ist immer noch militant, aber wird mehr und mehr geschwächt. Unser Glaube ist es, dass das Uhuru-Netzwerk, dem wir als Tui Tui Art Kollektiv angehören, eine Schlüsselfunktion zukommt, weil sich dort die Menschen organisieren, Arbeiterinnen und Arbeiter, die Armen, sich organisieren auf eine neue Art, eine, die das neue Simbabwe zum Ausdruck bringt. Und wie lange wird es noch dauern, Mugabe loszuwerden und vor allem, was geschieht danach? Ich bin kein Anhänger parlamentarischer Politik, von daher ist es mir eigentlich egal, was auf diesem Weg nach Mugabe passiert. Das einzig Positive, was ich an einer MDC-Regierung sehe, einen kleinen Platz zu haben, um etwas flexibler gegen den dann entstehenden Neoliberalismus agieren zu können. In Bezug auf die internationale Solidarität, wer hilft aus Südafrika und anderswo? Die Transportarbeitergewerkschaft in Südafrika gibt das richtige Zeichen. Darüber hinaus haben wir Gespräche, wie es in Simbabwe weitergehen soll. Und das, was die SATAWU, also diese Transportarbeitergewerkschaft, mit dem Abfangen der Waffenlieferungen an Simbabwe macht, geht in diese Richtung. Irgendwelche Informationen zur internationalen anarchistischen Bewegung? Habt ihr Vorschläge oder Bitten, wie andere Anarchistinnen und Anarchisten den Kampf in Simbabwe unterstützen und euch bei der Promotion der anarchistischen Ideen helfen können? Erst einmal schätzen wir sehr die Versuche, die die Bewegung bisher erhalten hat. Wir als Uhuru-Netzwerk haben in Bezug auf Literatur viel vom Sabalasa-Netzwerk erhalten und auch viele Erfahrungen mit den dortigen Kollegen teilen können. Bedenkt, dass die anarchistische Bewegung hier eine sehr kleine Bewegung ist und wir immer wieder hohes Risiko eingehen müssen. Wir wollen und müssen weiter in Kommunikation bleiben, interagieren, mit euch allen Erfahrungen austauschen, auch informieren über die ganze Scheiße hier, die Anhängern der Bewegung passiert, um passende Solidarität zu zeigen. Justice now! For the veteran! Justice now! For Airport Screener! Justice now! Sentosa Nurses! Justice now! OOCW! Justice now! For migrant workers! Justice now! People of color! Justice now! For the working class! Justice now! Justice now! Marky Baka! Die Form des Widerstands durch Tui Tui hat auch andere Städte außerhalb des afrikanischen Kontinents erreicht, wo Einwanderer diese Art von Protest mehr und mehr auf die Straßen bringen. Und es ist mehr als ein Protest, es ist ein kollektiver Widerstand, der sich durch die soziokulturellen Widerstandsformen der heutigen Zeit modifiziert und durch die Einflüsse der jüngeren Generation erweitert. Where's all my sisters? Where's all my brothers. Let the people hear your voices from the Bay to the Philippines. Now's the time to raise our fears. Now's the time we must resist. Fist up high up to the sky. Fist up high. Resist and fight. For our time. We're in the struggle.